Die Heimatbesuchergruppen der Japan-Koreaner unter Leitung jeweils von Choi Jae-bong und Shi Song-ji, die am 6. Oktober mit Maschine in Pyongyang ankamen, legten an den Bronzestatuen der großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansu-dae Blumensträuße nieder und verbeugten sich davor.